Schau nur, die Welt ist schön, drum lass uns drin spazieren gehen. Schau nur dort den Bettler da und den Jungen mit Malaria. Komm und schau die schöne Welt, wie sie gieren nach dem Geld, wie sie lügen und betrügen und sich nicht mal selbst genügen. Ach, was ist die Welt doch schick, ein Diktator hängt am Galgenstrick. Hier gibt es nur gerechten Krieg und nebenbei läuft Champions League. Ach, was ist die Welt doch schön, schau doch nur mein Hautexem. Komm, wir gehen nach Tschernobyl und strahlen dort mit viel Gefühl. Komm und schau die schöne Welt, ein Inder zählt sein Tagegeld, davon wird ein Mensch nicht satt, drum kaut er brav sein Lorbeerblatt. Hast du schon die Welt gesehen? Alles ist hier bunt und schön. Selbst das Blut fließt leuchtend rot. Hier gibt es Arbeit, Brot und Tod. Komm, schau nur, die Welt ist toll. Deshalb ist es hier auch voll. Alle wollen auf die Welt. Und wenn wer geht, gibt Sterbegeld. Wo gibt es schon Terrornester und so'n Blödsinn wie Silvester? Wo kennt man schon Gerechtigkeit, ersoffen in Verlogenheit? Was ist die Welt doch schön, ich glaub ich nehm mir gleich einen Föhn und schmeiß ihn in die Wanne rein, zur Belohnung winkt ein Totenschein. Komm und schau die schöne Welt, von Menschenhand so hübsch entstellt, oder lass uns auf den Mond, der ist zum Glück noch unbewohnt.